Einheit 4. So viel Deutsch können Sie schon. Übung 1a. Hören Sie die Wörter und sprechen Sie nach. Die Musik. Die Minute. Das Büro. Die Sekunde. Der Termin. Die Firma. Die Diskothek. Der Plan. Die Oper. Der Kalender. Das Ballett. Der Kollege. Der Artist. Der Moment. Die Pause. Der Film.